Hallo, herzlich willkommen hier bei Gerrits Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eine neue Stimme für euch. Ihr kennt mich wahrscheinlich noch nicht, beziehungsweise die meisten von euch kennen mich vermutlich noch nicht. Ich bin der 19-jährige Gerrit aus der wunderschönen Ruhrgebietsstadt Bochum. Naja, wobei, ob es so wunderschön hier ist, das lässt sich ja auch in Frage stellen. Manchmal wünsche ich mir doch ein bisschen mehr Natur. Ja, ist die erste Ausgabe meines Podcastes. Und dieser Podcast, der soll sich hauptsächlich mit aktuellen Ereignissen aus meinem Leben beschäftigen. Und des Weiteren möchte ich Kommentare zu den verschiedensten Ereignissen abgeben, seien es politische Ereignisse oder auch irgendwelche skurrilen Verbrechen und all dergleichen. Das wird alles hier bei mir in meinem Podcast beleuchtet werden. Mein Podcast, der wird ab nun in unregelmäßigen Abständen erscheinen. Ihr könnt aber sicher sein, dass es ab und an alle paar Tage schon eine neue Ausgabe geben wird. Da könnt ihr euch dann schon drauf freuen oder auch eben nicht. Und ich würde mich dann auch in Zukunft freuen, von euch zu hören. Ihr könnt mich gerne anschreiben per E-Mail. Ja, wie bin ich eigentlich auf die Sache mit dem Podcasten gekommen? Das ist gar nicht mal so eine Sache, die mich erst seit heute beschäftigt. Ich habe schon mal einen privaten Podcast betrieben, wobei der nicht so wirklich hörbar war. Also es war schon teilweise ein bisschen sehr bekloppt, was ich da so rübergebracht habe. Naja, das habe ich mittlerweile eingestellt und möchte jetzt wirklich mal hier einen Podcast starten, der dann auch über längere Zeit Bestand haben soll, dass ich dann auch irgendwann mal sagen kann, herzlich willkommen hier zu Gerrits Podcast Ausgabe 100. Ja, und jetzt hat mich ein junger Spund, nämlich der Jonas, vom Jonis Podcast nochmal inspiriert, hier wirklich so etwas zu machen, denn der Joni, das ist ein mittlerweile 14-jähriger Junge aus Hessen, der betreibt seit Anfang dieses Jahres einen Podcast auf joni.podhost.de. Mehrmals im Monat gibt es dort neue Sendungen. Richtig klasse. Also der Joni, der erzählt dann da aus seinem Leben, was er alles so macht, was er in der Schule erlebt, was er mit den Freunden macht, wann er beim Tischtennistraining war und so weiter, von irgendwelchen Ausflügen mit der Schule und auch, was sonst so außerhalb der Schule abgeht. Da höre ich wirklich richtig gerne rein beim Joni. Da ziehe ich mir die Ausgaben, die Podcast-Ausgaben dann auch gerne mal auf meinen iPod und höre die dann morgens, wenn ich auf dem Weg zur Schule bin. Also kann ich gar nicht erwarten, wenn es da mal eine neue Ausgabe gibt. Ja, und der Joni, der hat auch schon eine ziemlich männliche Stimme, so mit 14. Ist ja jetzt auch schon wieder bei mir 5 Jahre her. Ich weiß gar nicht, wie ich mich damals so angehört habe. Ich weiß nur, dass ich früher eine ziemlich helle Stimme hatte, als ich so 8, 9, 10 war. Aber das ist ja auch normal, ne? Da saß ich schon hier immer vorm Kassettenrekorder mit Mikrofon und habe dann für mich so irgendwelche Radiosendungen mit Musik aufgenommen. Das waren schon Zeiten. Also das Medium Radio, das interessierte mich schon immer. Und ist ja jetzt mittlerweile eine tolle Möglichkeit, dass man selber im Internet solche nicht professionellen Sendungen gestalten kann und die dann auch an den Mann bringen kann, hier bei den Podcasts. Das ist schon was Tolles und wird ja auch immer beliebter und immer mehr gehört. Des Weiteren bin ich aber auch noch bei einem Internetradiosender zu hören. Radio Dome heißt der. Da sende ich auch so ein, zwei Mal die Woche, aber da steht ja hauptsächlich die Musik im Vordergrund. Und deswegen habe ich gedacht, will ich doch auch mal was machen, wo ich ein bisschen mehr plappern kann. Und da ist doch hier so ein Podcast das Ideale dafür. Ja, was mache ich sonst noch so? Ich bin schon seit einigen Jahren Aquarianer, habe hier in meinem Zimmer ein 112 Liter Becken stehen und das begeistert mich auch nach all den Jahren immer noch sehr, dieses Hobby. Sehr faszinierendes Hobby, wie die ganzen Geschichten mit dem Radio auch. Ja, und ansonsten gibt's eigentlich gar nicht so viele besondere Dinge, die ich noch so mache. Also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Dingen wie ins Kino gehen und solchen Sachen. Aber das sind ja Sachen, was eher so alltäglich ist und was die meisten auch machen, wie ich denke. Ja, das sollte jetzt auch schon gewesen sein hier mit meiner Einsteigerfolge. Würde mich dann auch freuen, von euch zu hören. Und vielleicht schreibt der Joni mir ja auch mal was, wenn du mir denn zuhörst. Das war dann hier Gerrits Podcast, die erste Ausgabe vom Mittwoch, 21. November. Heute, da habe ich mir mal richtig viel Zeit genommen, um das alles einzurichten mit der Podcast-Seite. Da hatte ich auch genug Zeit zu, denn bei uns in der Schule am Gymnasium war Lehrerfortbildung und dann habe ich heute mal den Tag genutzt. Hat doch leider etwas länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber was macht man nicht alles so für seine Hörer? Und ihr hört es auch noch. Jetzt komme ich schon wieder gar nicht zum Ende. Jetzt fällt mir mal wieder was Neues ein. Jetzt merkt ihr auch noch, dass meine Stimme sich nicht allzu schön anhört. Es liegt nicht an meiner Stimme, es liegt ja am Mikrofon. Es ist ein billiges Mikrofon, aber das kann sich ja auch mal ändern. Ich werde jetzt alles mal schauen, wie so mein Podcast angenommen wird von euch und dann kann man mit der Zeit ja auch mal drüber nachdenken, ein bisschen mehr Geld zu investieren. So, dann wünsche ich euch was, egal wann ihr mich hört. Macht's gut, ciao, sagt der Gerrit.